Abschnitt 8 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: Die Geschlechtsverbrechen. Obwohl somit bis zum Jahre 1924 die vielen Mordtaten des Hamann trotz mehrerer Anzeigen aus seinem Bekannten- und Nachbarkreise und trotz mehrfacher Verdachtsgründe unentdeckt und im Dunkel blieben, so wurde doch bei den immer wiederkehrenden Haussuchungen und Überwachungen etwas anderes vollkommen klargestellt. Der Gewohnheitsverbrecher, der beständig von Schwärmen blutjunger Menschen umgeben lebte, welche er nutzte oder welche ihn nutzten, frönte jeder nur erdenklichen Widernatürlichkeit des Geschlechtslebens. Als man wegen des verschwundenen Rote bei ihm forschte, Oktober 1918, fand man zwar nicht den vermissten Knaben, wohl aber einen anderen nackten Knaben bei ihm im Bette. Er hatte die Knaben angesprochen, bewirtet und dann mit in die Wohnung genommen, wo sie gegen Geld Unsagbares machen mussten. Da er auch andere Fälle dieser Art zugab, so wurde Oktober 1918 ein Strafverfahren wegen tätlicher Beleidigung eingeleitet, welches im April 1919 mit seiner Verurteilung zu 9 Monaten Gefängnis endete. Inzwischen war ihm die Wohnung in der Zellerstraße zu heiß geworden und er verzog Anfang Dezember 1918 nach Seidlitzstraße 15 zu einer Frau Hederich, bei welcher er eine Wohnung mietete, angeblich als Lagerraum für Zigarren, Chemikalien und anderes. Es gehörte zu Hamanns Gepflogenheiten, sich immer einen jungen Menschen als Meschores, Faktotum, zu halten. Dieser hatte die Wohnung reinzuhalten und alle Verrichtungen zu erfüllen, die man sonst einem Mädchen zumutet. Ein junger Arbeiter namens Friedrich Oswald, welchen Hamann mittellos am Bahnhof aufgriff, wurde in die neue Wohnung eingesetzt, bekam sein eigenes Zimmer und hatte im Auftrage Hamanns nebenher auch tätig zu sein für eine der Schwester befreundete Zigarrenhändlerin, mit welcher Hamann lichtscheue Beziehungen unterhielt. Auch in dieser Wohnung fanden bald wieder polizeiliche Durchsuchungen statt, als Hamann in Verdacht geraten war, den seit September 1918 vermissten Schüler Koch getötet zu haben. Und auch in diesem Falle musste der Mordverdacht zwar fallen gelassen werden, dagegen wurde erwiesen, dass Hamann neuerdings mit ganz jungen Burschen wieder natürliche Unzucht getrieben hatte, woraufhin Hamann vom 2. Juni bis 19. Juli in Haft behalten wurde, sodann aber das Verfahren aus § 175 eingestellt werden musste, weil die beteiligten Burschen ihre ursprünglichen Angaben nicht aufrecht erhielten. Vor der Hauptverhandlung in dieser Sache war auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft eine gerichtsärztliche Untersuchung des Angeschuldigten auf seinen Geisteszustand vorgenommen worden, weil dieser in dem vorerwähnten Verfahren, in welchem er zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt war, behauptet hatte, dass er nicht zurechnungsfähig sei und an Fallsucht leide. Der Gerichtsmedizinalrat Dr. Brandt gab am 12. Juni 1919 das Gutachten ab, dass Hamann nicht geisteskrank und für alle Delikte, insbesondere für sexuelle, voll verantwortlich sei. Das Gutachten war im Wesentlichen aufgrund der eigenen Angaben Hamanns erstattet, wobei dieser verschwiegen hatte, dass er in früheren Jahren im Irrenhaus gewesen sei. Da ihm nun auch diese Wohnung heiß geworden war, so verzog Hamann im September 1919 zu einer Frau Kruell, Nikolaistraße 13. Auch hier setzte er den Verkehr mit jungen Leuten fort. Die Logiewirtin beobachtete, dass er mit diesen Unsägliches trieb und bestand darauf, dass er sogleich ausziehe. Er verzog darauf in eine andere Wohnung der Nikolaistraße. Um diese Zeit, Anfang Oktober 1919, trat aber in Hamanns Leben jener Freund, mit dem er fortan auf Tod und Leben zusammengeschmiedet blieb. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Klaus Missfeld.